14. Ich schreibe. Escrevo. Schreiben. Escrever. Brief. A carta. Tabak. O tabaco. Lernen im Sinn von Kenntnisse erwerben. Aprender. 19. Europa. A Europa. 21. Telefonieren. Telefonar.